Protokoll 5.5. Ferner, die Kunst, sowohl die Massen als auch die einzelnen Menschen mittels geschickt angewandter Theorien und Phrasen, mit sozialen Maßnahmen und anderen sinnreichen Mitteln, von denen die Nichtjuden nichts verstehen, zu regieren, bildet ebenfalls einen Teil unseres Verwaltungsgenies und beruht auf der richtigen Zergliederung der Begriffe, auf genauer Beobachtung und auf einem so feinen Auffassungsvermögen, dass wir auf diesem Gebiete keine ebenbürtigen Gegner haben. Ebenso wenig vermögen sich solche in der Anlage politischer Pläne oder hinsichtlich unserer Einigkeit mit uns zu messen. Nur die Jesuiten allein können uns in diesen Belangen gleichkommen, aber es gelang uns, sie in den Augen der gedankenlosen Menge herabzusetzen, weil sie eine sichtbare Organisation bilden, während wir mit unseren geheimen Organisationen im Dunkeln bleiben. Was bedeutet übrigens für die Welt der Herrscher? Ist es für diese nicht gleichgültig, ob er nun das Haupt der Katholiken oder der Herrscher vom Blute Zions ist? Aber für uns, das auserwählte Volk, ist diese Frage nicht gleichgültig. Protokolle 5.6. Für einige Zeit könnte eine weltumspannende Vereinigung der Nichtjuden uns unter ihre Herrschaft bringen. Aber in dieser Beziehung laufen wir keine Gefahr, denn wir sind durch ihre tiefergehende Uneinigkeit geschützt, deren Wurzeln nicht mehr ausgerissen werden können. Während 20 Jahrhunderten haben wir die persönlichen und nationalen Interessen der Nichtjuden untereinander in Gegensatz gebracht und den Glaubens- und Rassenhass gepflegt. Daher wird keine Regierung irgendwo Hilfe finden, weil jede glauben wird, dass ein Bündnis gegen uns ihren eigenen Interessen schädlich sein könnte. Wir sind bereits zu stark, mit uns muss man rechnen. Die Regierungen können heute nicht einmal das unbedeutendste Übereinkommen schließen, ohne dass wir nicht heimlich im Spiele sind.